Die Massenmedien in verschiedenen Ländern wie Pakistan, Tschechien, Frankreich, der Türkei, Ägypten und Venezuela, darunter die russische Nachrichtenagentur TASS, die mongolische Monzame, der Fernsehsender CNews und die Zeitung Hindustan Times in Indien, berichteten jüngst über die gemeinsame Erklärung des Ministeriums für Staatsschutz, des Ministeriums für Volkssicherheit und der Zentralen Staatsanwaltschaft der DVRK.